Der siebente Parteitag der Partei der Arbeit Koreas wurde am 6. Mai in Pyongyang, der Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Korea, feierlich eröffnet. Daran nahmen teil die Delegierten mit Stimmrecht und die Delegierten mit Mitsprachrecht, die auf den Delegiertenkonferenzen aller Bezirkskomitees der PDAK gewählt wurden, und die Funktionäre der Partei, Militär-, Markt- und Wirtschaftsorgane und Massenorganisationen, die auf den Delegiertenkonferenzen der Bezirkskomitees der PDAK empfohlen wurden, und die Mitarbeiter der Bereiche Wissenschaft, Bildung, Gesundheitswesen, Kultur, Kunst und Massenmedien als Zuhörer. Zugegen waren dabei die Gratulationsdelegationen der Japan-Koreaner und der China-Koreaner zu Ehren des 7. Parteitages der PDAK. Unter Klang der Begrüßungsmusik erschien der verehrte Genosse Kim Jong-un, erster Sekretär der Partei der Arbeit Koreas, auf der Tribüne. Alle Teilnehmer begrüßten mit herzlichem Jubel Genossen Kim Jong-un. Genosse Kim Jong-un hielt die Eröffnungsrede des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas. Darin hob er hervor, die ganze Partei, die ganze Armee und das gesamte Volk unternehmen mit dem festen Willen zur Beschleunigung des endgültigen Sieges der koreanischen Revolution trotz der Drohungen der Imperialisten und ihrer wahnwitzigen Herausforderungen mutig den gesamtnationalen Generalmarsch. In diesem feierlichen Kampf findet der historische 7. Parteitag der PDAK statt. Zunächst entbiete ich in Widerspiegelung der endlosen Treue und der flammenden Ehrerbietung der Delegierten aller Parteimitglieder des ganzen Landes, der Offiziere und Soldaten der Volksarmee und des gesamten Volkes, den großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, dem Gründer und Entwickler der PDAK, dem Symbol der Stärke der stets siegreichen Partei der Arbeit Koreas und den ewigen Führern unserer Partei und unseres Volkes, die erhabenste Hochachtung und den größten Ruhm. In der Berichtsperiode haben unsere Partei und unser Volk unter der weisen Führung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il einen Weg des heiligen und harten Kampfes für den Schutz des Sozialismus und den siegreichen Fortschritt der koreanischen revolutionären Sache zurückgelegt. Ich schlage vor, zum Gedenken an die antijapanischen revolutionären Streiter, die patriotischen Märtyrer, die unvergesslichen revolutionären Kampfgefährten unserer Partei und Patrioten für die Vereinigung, die dem Kampf für den Aufbau des Sozialismus, die Vereinigung des Vaterlandes und das souveräne Werk der Welt ihr wertvolles Leben widmeten, eine Schweigeminute einzulegen. Der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas ist in einer historischen Zeit einberufen worden, wobei der Erfüllung der koreanischen revolutionären Sache eine Wende eingeleitet wird. Der Zeitraum seit dem 6. Parteitag der PDAK bis heute waren für unsere Partei und unser Volk Jahrzehnte des harten Kampfes und des ruhmvollen Sieges. In der Berichtsperiode war die Situation unserer Revolution sehr hart und kompliziert. Das sozialistische Weltsystem brach zusammen und die antisozialistische Offensive der alliierten imperialistischen Kräfte war auf unsere Republik konzentriert. In dieser Zeit der beispiellosen Bewährungsprobe mussten unsere Partei und unser Volk allein gegen die alliierten imperialistischen Kräfte kämpfen. Jahrzehntelang strengten die Imperialisten ununterbrochen die Situation an, damit unser Volk keine einzige Minute in der Ruhe leben konnte, und sperrten mit allerlei Blockaden, Drücken und Sanktionen unserem Volk völlig den Weg zur Wirtschaftsentwicklung und Existenz. Die harten Bewährungsproben und Schwierigkeiten türmten sich auf und das Leid, schlimmer als ein Krieg, drängte sich heran. Aber unsere Partei und unser Volk verehrten die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il als Mittelpunkt der Einheit und Führung, schlossen sich um das ZK der Partei noch fester zusammen, traten ohne Zögern und Schwankung den Stürmen der Geschichte mutig entgegen und kämpften energisch, um nach dem von Kim Il-sung und Kim Jong-il vorgelegten Kurs der koreanischen Revolution das sozialistische Werk zu verfechten und voranzubringen. Da es die weise Führung von Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Macht der Einheit der Partei, der Armee und des Volkes um den Staatsführer gab, konnten wir die Machenschaften der alliierten imperialistischen Kräfte auf Schritt und Tritt vereiteln, die rote Fahne des Sozialismus und die Errungenschaften der Revolution unbeirrt verteidigen und immer stolz erfüllt von Sieg zu Sieg schreiten. In der Berichtsperiode setzte die Partei der Arbeit Koreas die Linie des Genossen Kim Jong-il für den Aufbau der sozialorientierten Partei durch, wurde zu einem ideologisch reinen Kristall und einem organisatorisch einheitlichen Ganzen mit der gleichen Ideologie und Führung und entwickelte sich zu einer mütterlichen Partei, die die Verantwortung für das Schicksal der Volksmassen übernimmt, zu einer unbesiegbaren Partei mit der erfahrenen und bewährten Führungskunst und zu einer aussichtsreichen eisernen revolutionären Partei. In diesem Jahr, wo der 7. Parteitag stattfindet, erreichten unsere Armee und unser Volk die großen Erfolge, den ersten Wasserstoffbombentest und den Start des Erdbeobachtungssatelliten Kangmyongsong 4, welche bemerkenswerte Ereignisse in der 5000-jährigen Geschichte der Nation sind. Damit haben sie die Würde und nationale Kraft des Sozialkorea auf das höchste Niveau gebracht, mit diesem gehobenen Elan den 70-Tage-Kampf der Treue dynamisch entfaltet, in allen Bereichen des sozialistischen Aufbaus große Heldentaten und beispiellose Arbeitsleistungen vollbracht. Die heroischen Arbeiter von Kim Il-sung und Kim Jong-il sowie die Wissenschaftler und Techniker entfalteten unter dem Banner der Priorität der Entwicklung mit eigener Kraft einen unbeugsamen Kampf. Sie haben dem Parteitag neue Maschinen, die sie mit ihrer eigenen Kraft und Technik gebaut haben, geschenkt. Im Vorfeld des Parteitages im ganzen Land kurzfristig den Bau vieler wichtiger Objekte ausgezeichnet vollendet, die großen Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung und Verbesserung des Volkslebens leisten können und dem Parteizentralkomitee Berichte der Loyalität geschickt. In allen Bereichen und Einheiten hat man mit großer Treue zur Partei und mit patriotischem Elan den großen revolutionären Marsch dynamisch durchgeführt, um den 7. Parteitag der PDAK als Kongress des Siegers und Ruhmes zu glorifizieren. Man hat damit den festen Glauben und Willen der koreanischen Armee und Bevölkerung kraftvoll demonstriert, trotz aller Sanktions- und Erdrüsselungsmachenschaften der feindlichen Kräfte ein reiches und starkes Vaterland aufzubauen. Der unbeugsame Geist und Mut, wie auch die unbegrenzte Kraft des Helden Korea, wurden der Welt gezeigt. Die erstaunlichen Ereignisse, die sich zum bedeutungsvollen Parteitag aufeinanderfolgend und hintereinander zertrugen, eben all diese Erfolge zeugen vom kostbaren Schweiß, flammenden Elan und stummen Bemühungen der Parteimitglieder, die stets mit der Partei das Schicksal teilten und durch ununterbrochenen revolutionären Aufschwung eine Glanzzeit des sozialistischen Aufbaus krönten. Ich entbiete im Namen des Parteizentralkomitees wärmsten Dank und Kampfesgrüße allen Genossen, Delegierten und anderen Parteimitgliedern, den Offizieren und Soldaten der Volksarmee und den ganzen Bürgern, die mit flammender Überzeugung, ewig unserer Partei folgend, den einzigen Weg zu gehen, die Bewaffnung der Revolution Hammer, Sichel und Pinselfest in den Händen halten, die heilige Geschichte der PDAK mit warmem Blut und Schweiß der Vaterlandsliebe aufzeichneten und großen Beitrag zur Begrüßung des 7. Parteitages als einen Kongress des Sieges und Ruhmes leisteten. Meine herzlichsten Grüße anlässlich unseres bedeutungsvollen Parteitages gelten auch für die antiimperialistische Nationale Demokratische Front, die Sozialdemokratische Partei Koreas und die religiöse Sonderzungu-Partei, wie auch die südkoreanische Bevölkerung und den Generalverband der Japan-Koreaner und die anderen Organisationen der Auslandskoreaner und alle Landsleute im Ausland, die um die Vereinigung, das Gedeihen und Aufblühen des Vaterlandes ringen. Im Namen des Parteitages schicke ich den Parteien und anderen Organisationen, den Organisationen zum Studium der Sozialideologie, den Freundschafts- und Solidaritätsorganisationen und den einzelnen Persönlichkeiten verschiedener Länder und den Vertretern der Diplomatie und der internationalen Organisationen in der TVRK, die unsere Revolution aktiv unterstützten, und dem 7. Parteitag Glückwunsch-Telegramme und Briefe wie auch Blumenkörbe schickten, herzlichsten Dank und wärmste Grüße. Der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas wird die glänzenden Erfolge und die wertvollen Erfahrungen, die unsere Partei und unser Volk in der Berichtsperiode erreichten bzw. sammelten, auswerten, um die strategische Linie und die Kampfaufgaben dafür, eine große Blütezeit beim sozialistischen Aufbau weiter tatkräftig einzuleiten, wie auch die Richtung der Vorwärtsbewegung unserer Revolution darlegen. Dieser Parteitag wird zu einem historischen Anlass dafür werden, im Kampf für die Verstärkung und Weiterentwicklung der ruhmreichen Kim Jong-istischen Partei und für die Vollendung des sozialistischen Werkes einen neuen Meilenstein zu schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der diesmalige Parteitag mitten im hohen politischen Elan aller Genossen Delegierten seine Arbeit hervorragend erfüllen und so zu einer historischen Tagung, die klare Spuren zur Entwicklung unserer Partei und Revolution hinterlässt und zu einem Treffen zum Generalmarsch dafür wird, den endgültigen Sieg unserer revolutionären Sache näher zu rücken, und erkläre den 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas für eröffnet. Nach der Eröffnungsansprache führte Genosse Kim Jong-nam den Vorsitz. Auf dem Parteitag wurde die Exekutive gewählt. In Widerspiegelung des einmütigen Willens und Wunsches aller Delegierten, Parteimitglieder, Angehörigen der Volksarmee und Bürger des ganzen Landes wurde der erste Sekretär der Partei der Arbeit Koreas, Genosse Kim Jong-un, in die Exekutive des Parteitages gewählt. Auf der Tribüne erschienen weitere Mitglieder der Exekutive wie Kim Jong-nam, Fang Byung-so und Park Bong-ju und die Delegierten, die sich in der Vergangenheit außerordentliche Verdienste um die Sache der Partei für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates erwarben. Dazu wurden der Vorsitzende des Zentralkomitees der Sozialdemokratischen Partei Koreas, Kim Jong-dae, der stellvertretende Vorsitzende des Zentralvorstandes der religiösen Chundo-Chungu-Partei, Yun Jong-ho, der Chef der Pyongyanger Vertretung der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, Cho Il-min, der Leiter der Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner, Bu Yong-uk, und der Leiter der Gratulationsdelegation des Generalverbandes der China-Koreaner, Cha Sang-bo, eingeladen. Auf dem Parteitag verwies man darauf, dass der Zentralvorstand der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, das Zentralpräsidium des Generalverbandes der Japan-Koreaner und der Generalverband der China-Koreaner Gratulationsschreiben und Ehrenfahnen an Genossen Kim Jong-un richteten und dass Setka der Sozialdemokratischen Partei Koreas und der Zentralvorstand der religiösen Chundo-Chungu-Partei Gratulationsschreiben und Ehrenfahnen an den 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas schickten. Weiter wurde es erwähnt, dass anlässlich des historischen 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas der Präsident der Arabischen Republik Syrien, der Präsident der Republik Uganda, der Generalsekretär des Setka der Arbeiterpartei Kongos, der Landesleiter der Arbeiterpartei Mexikos und weitere Partei- und Staatsführer, Parteien und Organisationen, sozioideologisch studierende Organisationen und Persönlichkeiten verschiedener Kreise von vielen Ländern der Welt wie Russland, China, Japan, der Schweiz, Frankreich, Finnland, Italien, Angola, Argentinien und Spanien, das diplomatische Korps, das Korps der Militärattachés und das Korps der Wirtschafts- und Handelsräte, die diplomatischen Vertreter und die Vertreter der internationalen Organisationen in der DEVRK, dem Genossen Kim Jong-un Gratulationstelegramme und Briefe, Blumenkörbe, Geschenke, Medaillen, Ehrentitel und Preisurkunden widmeten. Außerdem wurde es vorgestellt, dass das Setka der KP Vietnams, das Setka der KP Chinas, das Setka der KP Kubas und weitere Parteien, Parteiführer, Freundschafts- und Solidaritätsorganisationen, sozioideologischen Organisationen und Persönlichkeiten verschiedener Kreise von mehreren Ländern wie Polen, Äquatorial Guinea und der Mongolei Glückwunschtelegramme und Briefe und Blumenkörbe an den 7. Parteitag und das Setka der Partei der Arbeit Koreas schickten. Auf dem Parteitag wurde das Sekretariat des Parteitages gewählt. Danach verlasen der Leiter der Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner, Bu Yong-uk, und der Leiter der Gratulationsdelegation des Generalverbandes der China-Koreaner, Cha Sang-bo, die Gratulationsschreiben vom Zentralpräsidium des Generalverbandes der Japan-Koreaner und dem Generalverband der China-Koreaner an Genossen Kim Jong-un und widmeten höflich die Ehrenfahnen. In den Gratulationsschreiben wurde hervorgehoben, die Auslandskoreaner, die die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il an die Spitze der zuzeorientierten Auslandskoreaner-Bewegung hoch verehren, hätten unter Führung von Marschall Kim Jong-un den Weg der Liebe zu Nation und Heimatland beschritten und sich dabei die Wahrheit, dass die Würde und Ehre eines Landes und einer Nation von der Erhabenheit des Staatsführers und der Partei abhängen, erneut tief in die Herzen eingeprägt. Marschall Kim Jong-un, der trotz seiner Vielbeschäftigung mit der Leitung des Konfrontationskampfes gegen den Imperialismus und die USA und des Aufbaus eines starken und gedeihenden Staates der Auslandskoreaner Bewegung große Aufmerksamkeit schenke und wie Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il den Auslandskoreanern die Liebe und Fürsorge von leiblichen Eltern erweise, sei ein gütiger Vater und intimer Lehrer aller Auslandskoreaner. Für das ewige Gedeihen der Kim Il-sung-Nation und des Kim Jong-il-Korea, das ständige Erstarken und Aufblühen des Heimatlandes, das sich als ein unbesiegbares, starkes Land einen Namen macht, und für die Vollendung der großen Sache der Wiedervereinigung des Vaterlandes, wurde in den Gratulationsschreiben dem Marschall Kim Jong-un beste Gesundheit gewünscht. Der Parteitag richtete an die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die beim Schutz des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas Heldentaten leisteten, und an die Werktätigen und Funktionäre der Organe, Fabriken, Betriebe und genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe, die im 70-Tage-Kampf der Treue glänzende Arbeitsleistungen vollbrachten, Glückwunschschreiben. In den Glückwunschschreiben wurden alle Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern dafür hochgeschätzt, mit ihrem heroischen Kampf und aufopferungsvollen Einsatz den siegreichen Fortschritt der koreanischen revolutionären Sache von Juche, Sache der Sungun-Revolution, politisch und militärisch zuverlässig garantiert und die Flamme für die Schaffung von neuem Korea-Tempo heftig lodern lassen und somit mit größten Erfolgen und Arbeitsleistungen den 7. Parteitag begrüßt zu haben. Die herzlichen Glückwünsche galten auch den Werktätigen und Funktionären der Organe, Fabriken, Betriebe und genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe, die immer dem Zetka der Partei ihr Schicksal anvertrauten, mit der Partei in gleichen Ideen und Willen Schritt hielten und mit unvergleichlichem Heroismus und Hingabe die Aufgabe des 70-Tage-Kampfes glänzend erfüllt haben. Die Glückwunschschreiben brachten die feste Überzeugung davon zum Ausdruck, dass alle Offiziere und Soldaten der heroischen koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern die Würde und die unbesiegbare Macht der großen revolutionären Streitkräfte von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un auf dem höchsten Niveau zur Geltung bringen und beim heiligen Kampf für den siegreichen Fortschritt der koreanischen revolutionären Sache von Juche, Sache des starken Staates von Baekdusan, ihrer schweren Pflicht und Mission, die ihnen die Partei, das Volk, die Zeit und die Revolution verliehen, ehrenhaft und vollkommen gerecht werden, und dass alle Parteigenossen und Werktätigen im festeren Zusammenschluss um den verehrten Genossen Kim Jong-un die programmatischen Aufgaben des Parteitages konsequent durchsetzen und für den ewigen Sieg des großen Staates von Baekdusan, der mit den ehrwürdigen Namen von großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ehrenvoll gebunden ist, und für den endgültigen Sieg beim Aufbau eines starken, aufblühenden Staates zügig kämpfen werden. Der Parteitag billigte die folgende Tagesordnung. Erstens, die Rechenschaft über die Arbeit des Zetka der Partei der Arbeit Koreas. Zweitens, die Rechenschaft über die Arbeit der Zentralen Revisionskommission der Partei der Arbeit Koreas. Drittens, Änderung des Statuts der Partei der Arbeit Koreas. Viertens, die Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un in die höchste Führungsspitze der Partei. Fünftens, die Wahl des zentralen Leitungsorgans der Partei der Arbeit Koreas. Der Parteitag überging zur Beratung über den ersten Punkt der Tagesordnung. Der verehrte Genosse Kim Jong-un hielt den Rechenschaftsbericht des Zetka der Partei der Arbeit Koreas. Der Parteitag geht weiter.